1. Die Weisheit einer Frau trägt zum Aufbau ihres Hauses bei, worin Torheit ist durch eigene Handlungen zerstört. 2. Wer aufrichtig lebt, seht ehrfurcht vor Jahwe, wer hingegen betrügerisch wedge einschlägt, missachtet ihn. 3. Die Wort eines Narren führen oft zu hochmütigem Behalten, wo hingegen die Lippen der Weisenser bewahrung und zum Schutz dienen. 4. One Ochsen bleibt der Futtertrogswall leer, doch ein betraglicher Ertrag wird durch die Arbeitskraft dieser Tier erzielt. 5. Ein Wahrheitsgemasse Sage spricht stets die Wahrheit, warin dein falscher Sage bewusst Lügen verbreitet. 6. Ein Spotter strebt nach Weisheit, findet es ie jedoch verjeblich, wo hingegen für einen verstandigen Menschen Erkenntnis leicht zugänglich ist. 7. Entfern dich von einem törichten Menschen, denn von seinen Lippen wirst du kein einzigsvollen Wort vernehmen. 8. Die Weisheit des Klugen seht sich darin, dass seinen Lebensweg verstet, warin die Torheit der Narren sich in Betrug äußert. 9. Narren verhonen das Sunni Opfer, wohingegen unter den Retschaffenen gegenseitiges Wohlwollen hescht. 10. Ne das Eigenhaus kennt seinen tiefsten Kummer, und ebenso kann kein Außenstehende die war Freud vollständig teilen. 11. Das Haus der Gottlosen wird letztendlich zerstört werden, warin die Existenz der Retschaffenen gedeihen wird. 12. Manche Weg erscheint einem Menschen Zunachs richtig, doch sein End führt unweigerlich zum Verderben. 13. Selbst inmitten des Lackens kann das Haus Kummer empfinden, und das End der Freud mundet oft in Trauer. 14. Wer ein abtrünniges Haus besitzt, wird die Konsequenzen seiner Handlungen erfahren, ebenso wie ein retschaffener Mensch die Früchte seiner Taten erntet. 15. Der Einfaltig schenkt jedem Wort Glauben, wohingegen der Kluge sein Schreit sorgfältig abwägt. 16. Ein weiser Mensch fürchtet sich vor dem Bösen und meidet es, warin ein Tor impulsiv handelt und sich dabei sicher wandt. 17. Ein jarzorniger Mensch begeht Torheiten, und wer Hinterhaltig plain schmiedet, sieht den Hass auf sich. 18. Die Einfaltigen übernehmen Torheit als Erbe, wohingegen die Klugen mit Erkenntnis belohnt werden. 19. Die Bösen müssen sich letztlich den Guten unterordnen, und die Gottlosen werden und den Toren der Frommen erscheinen. 20. Ein armer Mensch wird oft sogar von seinen Freunden gemieden, wohingegen der Reiche zahlreich Bewunderer findet. 21. Wer seinen Nächsten verachtet, begeht ein Sundi, glücklich ist jedoch Dürgenage, der den Bedürftigen Barmherzigkeit erweist. 22. Diogenogen, die Boses Plänen, Geriton zwei Fellows in die Ere, warin Diogenogen, die Guts Beeb Sichtigen, Lieben Trui Erfahren. 23. Jied Ernsthaft Anstrengung Furt zu Guin, wohingegen Blosses Gerid Lediglich zu Mangel und Armut Furt. 24. Der Reichtum der Weisen dient ihnen als Auszeichnung, doch die Torheit der Narren bleibt unverändert bestehen. 25. Ein Wahrheitsgemasse Sage kann Leben retten, wohingegen jemand, der Lügen verbreitet, ein Betrüger ist. 26. Die Ehrfurcht vor Jahwe bietet ein Fest zu Versicht, und auch die Nachkommen ein solchen Menschen werden Schutz finden. 27. Die Ehrfurcht vor Jahwe ist ein Quell des Lebens, die dazu befahrigt, den todlichen Gefahren zu entgehen. 28. Die Gross eins König seht sich in der Ansel seines Volks, wohingegen der Mangel und Entertainen zum Sturz eins Fürsten führen kann. 29. Ein geduldiger Mensch besitzt Grosses Verstandnis, warin ein jarzorniger Mensch leicht fertig Torheiten fordert. 30. Ein ruhiger Geist fordert die Gesundheit des Körpers, wohingegen übermäßig Leidenschaft wie ein zerstörerischer Würfel in den Nocken wirkt. 31. Wer einen Bedürftigen unterdrückt, verunet damit dessen Skopfer, wer sich hingegen des Armen erbarmt, erweist im Ere. 32. Der Gott los wird aufgrund seiner Bosheit zu vollkommen, wohingegen der from insaner Aufrichtigkeit Schutz findet. 33. Weisheit wohnt im Hasen des Verstandigen, doch inmitten der Narren wird ihr Abwesenheit duplich. 34. Gerechtig keet tragt zur Erhoang eins Volks bei, wohingegen Sundi ein Schande für Jied Nation darstellt. 35. Ein klugerer Diener erfreut den König, doch wer sich schandlich verholt, wird dessen Zorn erfahren.